die Mädchen auf deiner Seite. Trotzdem bist du autonom, feige, dumm, klein, laut und scheiße. Eine Anti-Race-Parole, sie verletzen mich so sehr. Dann erklär mir dieses Rätsel, wieso werden ihre täglich mehr? Bist du dumm, bist du rot, ein Versager, Vollidiot? Bist du feige, kühne Blässe, hast kein Ziel und große Fresse? Heil ich ein, weil der Antifa, die gibt's viele wie du. Ein gleiches Pack, dann zeigt dein Glanz und reil ich ein. Das macht auf ein Haufen und Bomben rein. Dann reil ich ein, weil der Antifa, die gibt's viele wie du. Ein gleiches Pack, dann zeigt dein Glanz und reil ich ein. Das macht auf ein Haufen und Bomben rein. Wir gar nichts können, nur feige Nazis rausschreien. Doch sei stets auf der Hut, Nazis können überall sein. Und wenn sie dich jetzt haben, tja, dann bist du in großer Not. Wir können dir nicht helfen, denn wir sind feige, dumm und rot. Ein, weil der Antifa, hier gibt's viele wie du. Ein gleiches Pack, dann zeig dein Glanz und reil dich ein. Das Pack auf ein Haufen und Bomben rein. Dann reil dich ein, weil der Antifa, hier gibt's viele wie du. Ein gleiches Pack, dann zeig dein Glanz und reil dich ein. Das Pack auf ein Haufen und Bomben rein. Schein Nazi-Schwein, ein Leben lang gejagter sein. Dann reil ich ein, um ein Nichts zu sein. Fang an zu schreien, schein Zeckenschwein. Dann reil ich ein, schein Nazi-Schwein, ein Leben lang gejagter sein. Dann reil ich ein, um ein Nichts zu sein. Fang an zu schreien, scheiß Zeckenschwein.